Halleluja, gelobt sei Gott, Halleluja, gelobt sei Gott, heut und auch in Ewigkeit, Amen. Wir Christen hier auf Erden sind eine kleine Schar, und Gott ist unser Streiter, er hilft uns immer da. Halleluja, gelobt sei Gott, Halleluja, gelobt sei Gott, heut und auch in Ewigkeit, Amen. Zu ihm wir dürfen kommen, wenn Sorg das Herz uns quält. Er lenkt das Leid zum Guten, denn er regiert die Welt. Halleluja, gelobt sei Gott, Halleluja, gelobt sei Gott, heut und auch in Ewigkeit, Amen. Halleluja, gelobt sei Gott, Halleluja, gelobt sei Gott, heut und auch in Ewigkeit, Amen. Drum wollen wir ihn bekennen, jetzt und zu jeder Stund, Gott unser eigen nennen, drum schallt's aus aller Mund. Halleluja, gelobt sei Gott, Halleluja, gelobt sei Gott, heut und auch in Ewigkeit, Amen. Halleluja, gelobt sei Gott, Halleluja, gelobt sei Gott, heut und auch in Ewigkeit.